herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche. Was für eine Woche haben wir denn? Tja, schon bald Weihnachten, ne? Woche 48. Unglaublich, ja. Und in der Woche 48 passiert immer etwas Phänomenales. Da gibt's einen Haufen Sachen kostenlos. Ne? Kostenlos, nein, im Willen. Vergünstigt, ja. Fast kostenlos. Und das bringt dann als ganz komische Folgen mit sich. Aber da sage ich später noch was davon. Oder was sage ich eigentlich später? Es zieht sich eigentlich hier komplett da durch die Sendung, ja, würde ich mal sagen. Klar. Ja. Weihnachten, Konsum. Ja, jetzt war ja der erste Advent am Sonntag und ihr könnt euch nicht vorstellen, was samstags los war in den Großstädten. Unglaublich. Ja, es gab Chaos in im Verkauf. Ja, und zwar nicht wenig. In der Tat war es so, dass die PS4 auch den Launch hinter sich hat jetzt. Und ihr könnt euch ja schon vorstellen, dass das wieder sehr, sehr begehrt war. Immer regen sich die Leute auf, ja, und können es nicht wahrhaben, dass so ein Konsolenstart so viel Aufsehen verursacht. Ja, und es ist aber immer wieder das Gleiche. Das ist bei jeder neuen Konsolengeneration so, wenn die Hauptkonsolen auftreffen auf dem Markt und das Erstverkaufsdatum dann letztendlich ansteht, dann geht's rund. Ja. Das wissen eigentlich alle. Das wissen die Verkäufer, das wissen die Geschäftsführer, das wissen die Hersteller, ja, und auch die Leute aus dem Vertrieb. Alle wissen das. Ja. Und die Kunden müssten es eigentlich mittlerweile auch wissen, dass wenn ein Gerät bereits als ausverkauft gilt nach den Vorbestellungen, dass man dann vielleicht geringere Chancen hat beim Verkaufsstart, beim offiziellen, dann in Geschäften an so etwas ranzukommen. Ja, so passiert jetzt eben bei einigen Elektronikmärkten. Ja. Und es ging da dermaßen zur Sache. In Innsbruck gab es viele verletzte Schlägereien. Ja. In Ludwigshafen gab es 4 Verletzte. Ja. Angeblich soll da sogar eine Fensterscheibe am Eingang eingedrückt worden sein durch die Masse. Ja. Und das, obwohl der Parkplatz riesengroß ist. Das heißt, da haben die Leute einfach gedrückt wie verrückt. Ja. Und es waren teilweise also wirklich gefährliche Sachen. Ich habe hier ein Video verlinkt, da sieht man auch, wie zum Beispiel einer beim Ansturm ausrutscht, hinfällt und da noch einer drüber rennt über ihn und die Leute fliegen da in die Regale. Das ist unfassbar. Und da frage ich mich halt immer nicht so sehr, wie weit unsere Gesellschaft heruntergekommen ist, weil die so wegen einer Spielekonsole sowas machen. Nein, es ist einfach ganz normal, ganz egal, was es ist. Die Leute wollen das haben. Ja, die wollen das und dann machen sie auch alles dafür. Ja, und ich muss sagen, ich bin eigentlich eher entsetzt und überrascht über das Verhalten von den Einzelhändlern und auch von den Herstellern. Ja. Erstmal von den Einzelhändlern aus dem Grund, wie viele Konsolengeneration ist es? Und wie oft ist es schon passiert? Wie oft sind die Leute hier reingestürmt? Wie oft hatten die gerade die großen Ketten besondere Angebote und die Leute haben draußen schon gestanden, haben durchgedreht. Ja, ich glaube, wo war das? In Polen ist es mal passiert, glaube ich, bei einer Eröffnung eines Marktes solch einer Kette, dass es da auch Riesentumulte gab und da gab es auch viele Verletzte. Das war ist wirklich extrem. Und man weiß es doch, dass die Leute verrückt sind auf sowas, ja. Da muss man doch reagieren. Am Erstverkaufstag darf man dann entweder, was übrigens auch einige gemacht haben, einige Geschäfte keine Konsolen zum Start anbieten und gleich vorne ein Zettel an die Tür, hier gibt es keine PS4. Boom. Ende. Ja, später hinaus können die ja kommen, aber wer 20 Konsolen gehabt, ja, und draußen stehen 200 Leute, ja, das geht so nicht. Und vor allem weiß man, dass der Andrang groß ist, da muss im Vorfeld schon früh Maßnahmen ergriffen werden, da muss die Polizei mit eingeschaltet werden oder fähige Sicherheitsdienste, nicht nur ein paar normale Securities, die gerade Schicht haben, ja, die sind total überfordert. Die können hier 200 Menschen nicht stoppen, ja, die können auch keine 50 Menschen stoppen und das war's fast überall, ja. Wenn die erstmal da reingehen, und das sieht man hier eindrucksvoll auf dem Video, dann ist Ruhe, dann ist Zappen, ja, dann geht nichts mehr und das muss vorher geregelt werden. Ich kann es nicht verstehen und ich finde, die Leute, die hier verletzt werden, das finde ich unmöglich, ja. Da muss man sich vorher Gedanken drüber machen, notfalls auch eben den Verkauf absagen an dem Tag, ganz einfach. Ja, wenn man das nicht mit der Polizei oder mit Sicherheitsdiensten regeln kann oder will. Die Hersteller sind ebenfalls in die Mangel zu nehmen deswegen, denn wenn man einen solchen Verkaufsstart hat und so hohe Vorbestellungen und weiß, dass es gar keine Konsolen mehr oder kaum noch Konsolen zum Verkauf gibt, dann macht man nicht massiv Werbung. Hier läuft im TV jetzt alle paar Stunden, ja, ach, was sage ich, fast jeder Werbepause zu manchen Zeiten, ja, die PS4-Werbung. Es gibt doch keine mehr, es gibt doch gar keine mehr, wo sollen wir denn noch hin, ja? Das ist doch verrückt, sowas. Ich finde, das ist schon fast unlauterer Wettbewerb meiner persönlichen Meinung nach. Ja? Und es sollte gestoppt werden. Man kann nicht etwas bewerben, was man nicht hat. Ja? So sieht das ganz einfach aus, finde ich. Und das schürt natürlich den Unmut bei den Konsumenten, ganz klar. Und sowas sollte man sich halt vorher auch überlegen. Also hier haben die Hersteller, ich finde, die Hersteller haben sogar das größte, die größte Schuld hier, nicht der Einzelhändler, weil der probiert natürlich auch hier die Ware dann selbst zu verkaufen, wobei das eigentlich für die PS4, ja, es war eigentlich kein Thema, da bräuchte man gar nichts zu machen, ja, die PS4 würde sich zu diesem Zeitpunkt sowieso verkaufen, bei eBay wird es momentan bis an die 1000 Euro angeboten und auch ersteigert, ja, und ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Ja. Irre. Irre ist es auf jeden Fall. Ja. Sony weiß das, dass es so irre wird zum Launch. Aus dem einfachen Grund wissen die das, weil die nämlich schon in Europa einige Funktionen des PSN Networks, also des PlayStation Networks, abgeschaltet haben. Einige Funktionen der PS4 sind deaktiviert worden, weil man eben den großen Ansturm erwartet und das Zusammenbrechen der Netze, was übrigens auch tatsächlich passiert ist, ja, also das PSN-Netzwerk war teilweise nur sehr, sehr schlecht zu erreichen, ja, wirklich schlecht, und deswegen ist es eben durchaus ein bekanntes Problem, ja, können sich also da nicht rausreden. Und diese Funktionen, die jetzt eben abgeschaltet wurden oder deaktiviert sind, die werden nacheinander dann aktiviert, sobald eben sich der größte Andrang erstmal gelegt hat. Klar, wenn man eine neue Konsole hat, dann will man erst gleich mal alles ausprobieren, meldet sich dann dort an, muss man ja sowieso machen bei der heutigen Konsolengeneration, ja, sich dort anmelden und so weiter und so weiter. Und dann kann es eben Schwierigkeiten geben, wenn da die Server eben zu stark überlastet sind. Ja, das ist immer noch, es wird immer noch mit Wasser gekocht. Ja. Bei solchen monumentalen Sachen, ja, monumentalen Ereignissen, da wird eben auch der größte Serverpark mal niedergemacht. Ja. Das ist wie ein Denial of Service Attack. Ja. Naja. Es ist halt mal so. Also, Sony weiß von dem Problem, hat deswegen Features deaktiviert. Die werden aktiviert wieder nach und nach. Und deswegen soll mir aber keiner sagen, dass es deswegen nicht geht. Übrigens in den USA ist das ist ähnlich mit einem solchen Chaos verbunden. Das ist nämlich der Black Friday. Ja. Black Friday Da geht's richtig rund, weil es dort Sachen gibt, teilweise ja 50%, 60% noch mehr günstiger. Ich habe mich oft gefragt, warum das die Firmen machen. Ja, es gibt auch noch mehr Prozent. Hier ist zum Beispiel etwas reduziert von 99 Dollar auf 1 Cent. Yep. Ich frage mich eben, warum das so gemacht wird, weil die Firmen können ja da nichts mehr mit verdienen. Die reine Kundschaft anlocken, um dass die dort andere Sachen holen, halte ich in dem Ausmaß, wie der Black Friday stattfindet, eigentlich nicht mehr für plausibel, ja? Weil dort gehen die Leute einfach nur noch hin, stehen auch über Nacht an und wollen eben dann die billigen Schnäppchen kriegen. Die kaufen sich keine teuren Zubehörsachen dafür in der Regel, sondern die wollen das Billigste haben. Ja. Dann kann man sich eben schon fragen, warum, weshalb, wieso die das machen. Aber okay, gut, ich meine, für einige Leute, und deswegen gibt es auch eben diesen massiven Andrang dort, für einige Leute ist das eben ein oder die einzige Möglichkeit, sich bestimmte Sachen leisten zu können. Ja, und da brauchen wir jetzt nicht über die USA zu schmunzeln. Auch bei uns ist es so. Und deswegen finde ich diese Aktion so eigentlich auch richtig und gut. Bei uns hat ja zum Beispiel Amazon mit dem Cyber Monday, ja, auch sowas drin. Auch Google macht im Play Store, da komme ich übrigens später noch dazu, beziehungsweise eigentlich nicht, macht im Play Store auch viele Apps und E-Books und Alben, Musikalben sehr, sehr viel günstiger. Ja, letztens gab es gerade die drei Fragezeichen Folge, die neueste, die 165 für 1,99 €. Normalerweise kostet die als MP3 4,99 € die neuen Folgen, ja, und als CD gar 7,99 €. Also es ist schon ein ziemliches Schnäppchen und da sage ich, ja klar, natürlich, das ist gut so, dass es das gibt, weil manche Leute können sich das einfach nur dann kaufen, wenn es eben billig ist. Also ich hab da kein jetzt Problem damit irgendwie, wie sagt man, so ein ideologisches Problem damit. Im Gegenteil, es hilft vielen Leuten, ja. Klar, es sind natürlich auch die Schnäppchenjäger da, aber ganz mies, und das gehört verboten, ist glaube ich auch bei manchen verboten, soweit ich weiß, kommt da auf die AGB an, der einzelnen Firmen, dass man zum Beispiel dort Sachen kauft und dann verkauft. Also alle die eine PS3, Entschuldigung, eine PS4 gekauft haben, in den Märkten und dafür andere Leute weggestuppt haben, ja, und verkaufen die dann an, bei eBay für 900 €, da kann ich nur sagen, fuck you. Ja. So ein, naja, okay, also, ne? Ich sag jetzt nichts mehr, aber ihr könnt denken, was ich davon halte, denn gehört die PS4 um die Ohren gekloppt. Und es ist auch so, dass einige auch schon gesagt haben, sie wollen jeden, der auf eBay jetzt eine PS4 verkauft, beim Gewerbeamt melden, wegen Gewinnerzielungsabsicht, ja. Ja, also das einen freut, das anderen leid, ja. Cyber Monday, Black Friday und alles Mögliche. Also ich meine, die Online-Aktionen, die gehen ja noch, ja, weil die zumindest mal nicht für so Tumulte sorgen. Ja. Aber es sind richtige Konsumfeiertage hier, vor allem natürlich in den USA, aber auch bei uns in letzter Zeit verstärkt, so dass man sagen kann, es ist schon wirklich ein komisches Gefühl, das da dabei ist, ja, wenn man sowas sieht, so der Konsum, wie dann dem, also ohne drüber nachzudenken, einfach bedingungslos nachgegeben wird, diesem Konsumfrönen. Auf der anderen Seite aber, wie gesagt, eben für viele Leute, ja, der einzige Tag oder die einzige Zeit, in dem sie sich dann eben was leisten können, ja, diese Angebote. Ist so, dann ich weiß, einige werden hier jetzt ganz groß schmunzeln und können sich das nicht vorstellen, aber es gibt genug Leute, die haben aus den unterschiedlichsten Gründen eben hier Probleme. Und das sind nicht nur Hartz-IV-Empfänger oder sowas, ja. Ich hör schon wieder, ne? Ja, die Hartz-IV-Empfäner halt. Nein, das sind nicht nur Hartz-IV-Empfänger, das sind auch Leute, die zum Beispiel aus unterschiedlichen Gründen eben zum Beispiel hochverschuldet sind, ja, obwohl sie ein geregeltes Einkommen haben, kein Limit mehr haben, kein Geld mehr haben. Ja? Das sind auch oftmals junge Leute, die Häuser bauen oder bauen leasen und jetzt eben die Finanzierung abzahlen müssen. Ja, die gehen beide arbeiten, aber das Geld reicht dann eben hinten und vorne nicht. Und für die Leute ist das eben dann natürlich ganz, ganz gut. Ja, klar. Also nicht so abfällig denken. Also PS4, Black Friday, Cyber Monday, hier geht's rund ohne Ende. Ja. Da passt eigentlich die nächste Meldung schon gar nicht mehr so richtig dazu, aber trotzdem ist es vielleicht interessant für die Leute, die eben auch schon hier ein 3DS sich geholt haben. Wer weiß, vielleicht auch hier am Black Friday oder Cyber Monday. Mann, hab ich jetzt wieder einen Übergang geschafft, ne? Wow. YouTube gibt's auf dem Nintendo 3DS jetzt. Man kann diese App herunterladen und installieren und dann kann man eben YouTube-Videos sehen. Und was ich zuerst gefragt habe, mich gefragt habe, Nintendo ist ja sehr arg auf den Jugendschutz bedacht. Ja, wie können die das jetzt miteinander vereinbaren, da YouTube auf dem Nintendo 3DS hier zu machen? Gibt's da Filterfunktionen, Optionen oder wird da von der YouTube-App beziehungsweise von dem Nintendo-Server schon generell 18er oder eben für gefleckte YouTube-Videos dann nicht gezeigt? Offiziell dürfte es ja gar keine 18er-Videos geben, sage ich mal, aber Tatsache sieht eben nun mal anders aus. Jetzt ist natürlich die Frage, die Kiddies, ja, können die da jetzt alles gucken oder nicht? Ich muss schon sagen, manche Videos auf YouTube, die verschlagen einem wirklich die Sprache. Ich habe da mal gesehen, und auch wenn sich das jetzt salopp vielleicht sogar etwas lustig anhört, das ist alles andere als witzig, Video gefunden. Da wollte ich so Fail-Videos, ja. Und da war da auf einmal so ein Video zu sehen von einer chinesischen Arbeitertruppe, die richtig gegrillt wird, weil es ein Gerüst eine Hochspannungsleitung geschoben hat. Das fand ich nicht mehr witzig. Also mir war es tagelang ganz mulmig im Bauch, ja. Nachdem ich das mehr oder minder gar nicht sehen wollte, ja. Und es war schon ziemlich hart. Ich habe das Video auch gemeldet deswegen. Ja, ich kann man das einfach, das ist unglaublich, finde ich, für mein Verständnis. Aber das ist bis heute noch drin. Ja, also das ist schon ziemlich grenzwertig. Klar, Meinungsfreiheit, alles, das ist super, wunderbar, habe ich auch kein Problem damit. Vielleicht müsste man es besser kennzeichnen, aber wenn jetzt eben, sagen wir mal, ein Kind mit dem Nintendo 3DS auf einmal über YouTube sowas sieht, gut, da streiten sich natürlich auch die Experten, ob das Auswirkungen haben kann oder nicht. Ja, hab als ja, Minderjährige auch gern mal Gesichter des Todes geschaut, ja. Bin eigentlich kein besonders gewalttätiger Mensch, oder doch, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist natürlich die Frage, ob das wirklich sein soll, sein muss. Ne? Von daher mal schauen. Personalausweiskopien sind in der Regel nicht zulässig. Das hat jetzt das Verwaltungsgericht entschieden, Verwaltungsgericht Hannover. Es ging darum, um einen Dienstleister, der von Kraftfahrer, die Ware anlieferten, eine Ausweiskopie verlangt haben. Und das geht laut Verwaltungsgericht so eben nicht. Auch andere Abwicklungen, zum Beispiel in Geschäften, eine Ausweiskopie ist nicht rechtens, ist nicht okay und darf auch nicht verlangt werden. Ja. Ausnahmen gibt's nur bei finanztechnischen Sachen, also zum Beispiel bei Banken, ja, und bei Telekommunikationsunternehmen. Ja. Ansonsten gibt es aber keine Sonderregelungen und Ausweiskopien sind auch sonst nicht anzuraten. Die Gefahr, dass diese missbraucht wird, und die kann missbraucht werden, ist sehr hoch. Man denke nur, wenn man dann so einen Händler, Internethändler beispielsweise, sagen, der sagt, schickt mir eine Ausweiskopie. So, derjenige, der bereits eine Ausweiskopie von jemand hat, zum Beispiel jeder Eingestellte in einem Geschäft, ja, kann sich davon ebenfalls wieder eine Kopie machen und die schicken als seine Kopie vom Ausweis. Das ist ziemlich übel. Das geht nicht, das sollte man nicht machen und deswegen sollte man darauf aufpassen, niemals seinen Ausweis kopieren zu lassen, außer eben, wo es die Sonderregelungen gibt für Banken oder Telekommunikationsunternehmen. Da ist es rechtens ansonsten nicht. Also da mal drauf achten und wie sich das noch weiterentwickelt. Gut, entwickeln tut sich, glaube ich, nicht, weil das Verwaltungsgericht hat es entschieden und ich glaube nicht, dass der da noch weitergeht. Es ist auch keine nicht Revision, keine Berufung zugelassen. Es ist keine Berufung zugelassen worden, ja. Allerdings kann die Klägerin noch beim niedersächsischen Oberverwaltungsgericht beantragen, eine Berufung zuzulassen. Aber generell ist erstmal eine Berufung nicht zulässig. Ja, Linux Mint 16 mit dem schönen Namen Petra ist jetzt offiziell und bereit zum Download. Das ist eine schöne Sache. Es gibt auch wieder viele Neuerungen, ja, optisch etwas getan. Es sind unter der Haube aber noch sehr, sehr viel mehr Änderungen gemacht worden. Und da gibt es eine ganz große Liste. Ich empfehle auf jeden Fall hier beim Link auf New Features in Linux Mint 16 Cinnamon zu gehen. Cinnamon 2.0 wird da ja ausgeliefert damit. Und jetzt ist auch möglich, Soundeffekte für bestimmte Aktionen einzubinden. Ja, ich weiß, sehr wichtig. Ein verbessertes User Management, auch das finde ich sehr, sehr gut. Da war noch Nachholbedarf bei Mint. Auch das Login-Bild beispielsweise, so kann man jetzt komfortabler ändern, ja. Edge-Tiling ist jetzt verbessert möglich von Windows, ja. Die kann man also aufteilen sozusagen und auch dann vergrößern und also während die dann eben so aufgeteilt sind, ja, diese Tiled Corners nennt sich das da. Und Edge Snapping ist auch hier verbessert worden noch. Nemo-Verbesserungen, also der Dateihändler, der kann auch jetzt besser diese MIME-Handling meistern, ja, und. Also es gibt eine ganze Reihe von Verbesserungen, die sich lohnen würden, Linux Mint 16 zu updaten, ja, oder auf Linux Mint 16 zu updaten, wenn denn es nicht so schwer wäre, das von der vorherigen Version zu machen. Der einzige Kritikpunkt, finde ich, bei Mint ist eben, dass es nicht so einfach ist, ein Update zu machen, wie zum Beispiel bei Ubuntu, auf der ja Linux Mint basiert. Ich weiß, gerade jetzt in letzter Zeit mit dieser ungeheuerlichen Behauptung von dem Ubuntu-Entwickler, dass Mint nicht sicher wäre, was allerdings als absolut, als FAT hier schon längst eingeordnet ist. Die Entwickler von Linux Mint haben da auch eine deutliche Stellungnahme dazu abgegeben und es entspricht also nicht ganz den Tatsachen. Aber das Updaten wird halt hier schon spätestens dann interessant, wenn eben diese 18 Monate herum sind, die eben auch als Support Window sozusagen dienen, ja. In dieser Zeit gibt es eben Security Updates und so weiter. Und spätestens dann muss man eben überlegen, mal eine Versionsnummer höher zu gehen. Und das Problem ist, dass hier jetzt empfohlen wird ein sogenanntes Fresh Upgrade. Das heißt, man sichert die Daten, macht alles platt und spielt dann die Daten neu auf. Ja, ich bin da sehr skeptisch. Das gibt jede Menge Arbeit, von einem nahtlosen Übergang ist da nicht zu sprechen. Es gibt zwar die Package Upgrades, Aber das wird komischerweise hier bei Mint auf der Seite, die ich übrigens auch verlinkt habe, zu den Upgrade-Möglichkeiten als risikoreich eingestuft, als kompliziert und als unzuverlässig. Ja, dann müsste man vielleicht mal dran arbeiten, dass die Package-Upgrades eben zuverlässig, nicht risikoreich und auch unkompliziert sind. Ja, dann wäre das vielleicht ganz gut. Ja. Also, ihr könnt auf jeden Fall mal hier nachlesen, da seht ihr schon gleich, wie kompliziert es sich gestalten kann. Ja, sehr schade, finde ich. Ich muss auch auf Mint 16 demnächst updaten, weil bei mir läuft das System nicht ganz so rund. Ich habe Probleme beim Start mit der Soundkarte, die wird manchmal nicht eingebunden, manchmal hängt er auch beim Herunterfahren. Ich kann leider nicht nachvollziehen, woran das liegt. Müssten Timeout-Probleme sein beim Booten, denke ich. Aber ich würde das schon eigentlich riskieren wollen und hoffen, dass sich das da verbessert mit Linux Mint 16. Ja. Haber Collins, die denken die E-Books schon ein bisschen weiter und machen hier oder machen sich Gedanken über die Zukunft des Buches, so wie wir es jetzt kennen, sowohl von gedruckten Büchern als auch von E-Books. E-Books Multimedia tauglich zu machen, ist ja kein großes Problem. Ja, Gedenkpause. Doch, ist ein großes Problem offenbar, weil eben der Reader-Standard hier fehlt. Ja, klar kann man ein Multimedia-Buch machen. Das kann dann an einem Gerät oder mit einer App gelesen werden. Und tja, so weit waren wir schon mal. Das wollen wir nicht. Und deswegen ist es eben nicht ganz so einfach. Der EPUB-Standard, der hat jedenfalls so richtiges Multimedia nicht auf dem Kasten. Ja. Man kann Links ähnliches einbauen, die dann auf den entsprechenden Geräten verarbeitet werden können, ja, also auch lokale Links sozusagen, um beispielsweise Videos einzubinden und. Ja, also sich da aber Gedanken drüber machen, das hat HarperCollins eben jetzt in Angriff genommen und so haben die auch für normale Bücher, also gedruckte Bücher oder Magazine, sind die dabei, Techniken zu entwickeln, außerhalb von dem QR-Code-System, ja, was eigentlich aber schon recht gut funktioniert, dass man zum Beispiel eben dann Seiten quasi von dem Magazin abfotografiert, ja, oder eben einscannt, hinhält mit dem Smartphone und dann kriegt man dazu direkt Content auf dem Handy gezeigt. Das kann ein leidiger Weblink sein, ne? Das wird es in den meisten Fällen auch sein, so wie jetzt die QR-Codes auch. Es kann aber auch ein Video beispielsweise sein oder zumindest ein Direktlink zum Video oder auch andere weitergehende Informationen. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass eine Wikipedia-Seite dazu aufgerufen wird oder vom Verlag eine Seite auf dem Server, die eben hier direkten Mehrwert sozusagen bietet. Ja. Oder man sagt zum Beispiel, okay, hier habe ich eine Anleitung in dem Buch, ja, das ist alles schön beschrieben, aber ich möchte doch ein Video dazu sehen. Dann fotografiert man einfach die Seite von dem Buch und das Handy sucht einem dafür dann das Video raus, das offizielle Video, wo dann eben alles nochmal Schritt für Schritt im Video gezeigt wird, wie man das macht. Und das ist eine ganz tolle Sache, gerade bei solchen Büchern, Sachbüchern beispielsweise, ja. Aber auch zum Beispiel, ich kann mir auch vorstellen, für Romane, man scannt hier zum Beispiel den Titel ein, das Cover und wird dann eine Musik gestreamt, die eben zu der Atmosphäre des Buches passt. Ja? Beispielsweise, jetzt nur ein Beispiel zu nennen, ja, das ist natürlich jetzt vollkommen an den Haaren herbeigezogen, aber wenn man jetzt eben zum Beispiel Harry Potter liest, ja, dann möchte man vielleicht auch so die bekannte Titelmelodie oder beziehungsweise eben inspirierte Musik, die eben zu diesem Harry Potter Band passen würde, ja, im Hintergrund so als Easy Listening, so ambient-mäßig, ja, dann anhören. Das können auch kann auch Musik mit Geräuschen zusammen sein. Also, dass man das zum Beispiel am Anfang die Musik hört, ja, und dann geht es dann über in Hintergrundgeräusche, die eben dazu denn passen. Also, die Möglichkeiten sind da. Die Umsetzung, das ist das Schwierigste. Und da geht jetzt eben HarperCollins die eigenen Wege und versucht eben das E-Book von morgen oder das Buch von morgen zu finden. Vielleicht sogar etwas, was eben noch weiter als ein E-Book ist, wenn man so will. Ja, weil ob das E-Book jetzt letztendlich die nächsten 50 Jahre als Medium überstehen wird, das ist noch stark zu bezweifeln. Vielleicht wird es was ganz anderes werden. Und aber Collins macht sich Gedanken, was das dann vielleicht sein könnte. Ja. Amazon, die sind bei diesen E-Books eigentlich auch schon einen Schritt weiter als HarperCollins, nur eben mit diesen Gedankenspielereien für neue Bücher, Arten, da sind die jetzt zumindest mal nicht in Schlagzeilen drin. Ja. Aber wo sie schon viel weiter sind als die ganze Konkurrenz, ist bei der Überlegung, Pakete selbst zuzustellen mit Drohnen. Jawohl, kleine Drohnen, ich glaube, was ist, Octocopter sind das, glaube ich. Und es wäre da durchaus zu erreichen, dass die Leute 30 Minuten nach der Bestellung, beziehungsweise auch 60 Minuten, je nachdem, ja, Sonntagnacht beispielsweise, innerhalb von 60 Minuten ihre Bestellungen bekommen. Ja, also quasi vorbei an allen Versanddiensten, ja, über diese, über solche kleinen Drohnen, ja, der Begriff ist halt sehr arg in der Mode momentan. Es sind halt eben Octocopter, das heißt so kleine fliegende, früher hat man mal Modellflugzeuge dazu gesagt, die aber eben eine gewisse Last transportieren können, nämlich eben dann kleine Pakete beispielsweise, je nach Größe von diesem Teil dann auch mehr. Ja. Und die machen sich dann auf den Weg automatisch, ja, und finden den Weg zum Kunden. Und dort kann man dann eben die Pakete in Empfang nehmen. Wer weiß, vielleicht wird's ja mal so, ja, wie es bei dem Film Das fünfte Element geht, ja, wo man sich dann so ein Sushi bestellt von einem Japaner oder in dem Fall war es ein Chinesen, ja. Die haben ja auch viele Sushis, weiß auch nicht warum. Aber fliegen dann vor das Fenster, ja, mit so einem Teil im fünften Element war das so ein Flugzeug, aus dem hat wie so ein Schiff, wie so ein chinesisches Schiff eben, ja. Und dort das verbleibt dann am Fenster, solange der Kunde ist, ja, damit man auch nochmal Nachschlag kriegen kann und so weiter, ja. Und fliegt dann einfach weiter zu dem nächsten Kunden, der vielleicht angerufen hat oder so. Interessante Geschichte, vielleicht wird durch diese Drohnentechnologie das möglich. Das Problem ist ja, dass das möglich Energiesparen in der Luft zu halten, und mit diesen Octocoptern dann ist das zumindest mal machbar. Und es ist ja aber jetzt nichts, was morgen passieren wird, sondern Amazon selbst gibt etwa 4 bis 5 Jahre an, bis das soweit ist. Auch weil es noch rechtliche Probleme gibt, auch die FAA, die amerikanische Flugsicherungsbehörde, muss da noch zustimmen, beziehungsweise muss da noch überhaupt mal sondieren, wie das überhaupt aussieht, ob das möglich ist und so weiter und so weiter. Aber bis es bei uns kommt, kann ich mir schon vorstellen, wird es noch sehr, sehr, sehr viel länger dauern. Bei uns werden ja noch immer Gebäude gebaut, hohe Gebäude gebaut, nur weil man Angst hat, dass da ein Flugzeug dagegen fliegen könnte. Und zwar nicht aus Absicht, sondern wegen Flugsicherheit eben. Ja. Das, also wir haben sogar Angst vor hohen Gebäuden, vor Wolkenkratzern. Ich kann mir vorstellen, dass hier bei uns die Luft voll Mini-Drohnen schwirrt. Ja, bei uns ist es übrigens auch nicht erlaubt, über eine Veranstaltung sowas fliegen zu lassen. Das ist nämlich dann ein Eingriff in die den Luftraum, in die Luftsicherheit, und da wird dann auch eingeschritten. Also bei uns ist das noch weit, weit, weit weg. Gut, am Ende von der Sendung habe ich ja immer so ein paar lustige Sachen. Diesmal habe ich sogar zwei. Einmal müsst ihr euch unbedingt angucken, ein Video, echtes Heimkino-Feeling. Ja, das ist das, was fehlt. Ja, da hat man so eine ewig teure Home-Theater-Anlage, wie es so schön heißt, ja, mit allem Verstärker und also, aber irgendwie ist es doch nicht das richtige Gefühl, wie wenn man ins Kino gehen wird, ja, es ist doch noch anders, ja, und auch wenn der Bildschirm riesengroß ist, ja, und wenn man die ganze Wand als Leinwand hat, ja, und mit einem extra starken Beamer das dran wirft, ja, es ist nicht das gesamte Gefühl wie im Kino, und woran das liegt, ja, und wie man das ändern könnte, das zeigt hier ein lustiges Werbevideo von Best Buy, ja, oder Best Buy Parody, eigentlich ist kein Werbevideo, sondern eigentlich eine Verulkung von Best Buy. Aber gut gemacht, ja, und da wird das Problem aufgegriffen, und die Lösung ist so einfach, ja, dass man so eigentlich kaum drauf kommt. Ja, und Martin Freeman, ja, der hat ein echtes Mittelerde- bzw. Mittelfingerproblem. Und jetzt fragt ihr euch, wer zum Henker, ja, ist Martin Freeman? Tja, der kleine Hobbit, schaut euch mal den Bilbo an, ja, und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Ja. Und das Video zeigt eindeutig, dass, wie gesagt, irgendwie muss der Krämpfe im Mittelfinger haben. Ja. Ich glaube, ich habe keinen Schauspieler gesehen, der so häufig sich dieses Mittel bedient, für was auszudrücken. Ja. Er mag offenbar Kameras nicht. Anders kann ich mir nicht erklären. Aber schaut es euch mal an. Video ist verlinkt. Ja, liebe Leute, das war's wieder für heute. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Themenvorschläge habt, nur her damit. Ihr könnt mich erreichen unter Google Plus, einfach oben Rios Wochensicht eingeben und schon findet ihr mich. Ihr könnt auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Denn GNU-PG-Key findet ihr ebenfalls, GBG-Key, ja, findet ihr ebenfalls im auf der Webseite, und das ist wochensicht.thenetcast.com. Bitte an die Mehrzahl denken, wochensicht.thenetcasts.com mit S hinten. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif, und hoffentlich hört man sich nächste Woche wieder. Tschüss!